In der Linken, also unter Kommunisten oder Marxisten oder Sozialisten, eine Tradition gehalten, mit der heute einmal gebrochen werden soll. Die Tradition geht so. Man betrachtet die Gewerkschaft prinzipiell unter dem Gesichtspunkt, was ist sie immerhin schon, das ist die Seite, nach der hin man die Gewerkschaft begrüßt. Ja, sie ist immerhin schon einmal eine Art des Zusammenschlusses von gewöhnlich geschädigten Leuten, nämlich den Arbeitsleuten. Immerhin ist sie schon eine Organisation. Immerhin ist sie als diese Organisation schon so etwas wie eine dauerhafte Opposition gegen all das, was mit Leuten seitens der Unternehmer, seitens des Staates angerichtet wird. Die zweite Seite dieses immerhin schon, also das Kompliment an die Gewerkschaft, dass sie ja eine Sache vertritt, die ohne sie eben nicht vertreten wäre. Die zweite Seite in der Linken war immer die, natürlich ist die Gewerkschaft auch immer ein noch nicht. Natürlich macht sie Fehler. Natürlich tut sie sich bei allem, was sie anstrengt, bei all dem, was sie unternimmt, im Namen oder im Interesse der arbeitenden Leute, tut sie sich entweder schwer oder sie vergaloppiert sich. Sie verrät ihren eigentlichen Auftrag. Diese zweite Seite kann man auch verlängern als Linker. Man kann auch sagen, sie ist natürlich auch bloß eine Gewerkschaft. Sie ist zwar eine Organisation der arbeitenden Klasse, aber keine, die die eigentliche Mission der Lohnabhängigen wahrnimmt, nämlich zu brechen mit der Abhängigkeit von Geld und Staat. Die beiden Seiten kombiniert führen gewöhnlich zu einer Gewerkschaftskritik, die auf Verbesserung der Gewerkschaft abzielt, auch auf Einmischung in die Gewerkschaftsgeschäfte, auf innergewerkschaftliche Verbesserungsvorschläge, die sagen, hier müsste man doch radikaler sein, hier müsste man doch konsequenter vorgehen. Hier lasst ihr doch das eigentliche programmatische Ziel in Fragen Lohn, in Fragen Krankengeld und so weiter fallen, zugunsten eines Kompromisses, von dem die nichts haben, die ihr vertretet. Wie gesagt, dies als kleine Vorbemerkung, das hat Tradition in der Linken. So weit, dass auch heute noch die paar Linken, die existieren, außerhalb unseres Vereins, schwer in der Gewerkschaft mitmischen, dort Diskussionen führen und Diskussionen immer nach dem gleichen Motto, könnte man die Gewerkschaft nicht ein bisschen radikalisieren, ein bisschen konsequenter machen, so quasi die Gewerkschaft als Etappe auf dem Weg zu einem gescheiten, systemverändernden Kampf. Diese Tradition soll heute verlassen werden. Wer unterwegs oder am Schluss Einwände hat, möge dies sofort zu Protokoll geben, damit man sich streiten kann. Gegenwärtig laufen die Aktionswochen des DGB. Sie werden berichtet und kommentiert von allen demokratischen Medien. Von der einen Zeitung, sagen wir Frankfurter Rundschau, mehr als von der Süddeutschen, je eben nach Orientierung. Von den sozialdemokratischen Blättern und Journalisten wird ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Ja gut, was erfährt man? Man könnte auch sagen, was erfährt man, wenn man auf die Straßen und Plätze geht, wo sich die Aktionswoche des DGB abspielt. Als erstes fallen einem die generellen Losungen des DGB auf, die er heuer wieder in Umlauf bringt. Ist natürlich die Frage, nimmt man Losungen ernst? Geht man auf sie ein? Sagt man tatsächlich, an denen hängt was? Oder sagt man, ach Gottes Geklapper, aber Schilder, die gehören halt dazu. Man weiß ja ohnehin, worum es geht. Vorsicht! Wer, wie der DGB, in der Öffentlichkeit Eindruck machen will, wird sich auf seine Losungen, mit denen er beeindrucken möchte, schon überlegt haben. Wer seine Mitglieder mit Transparenten und Pappschildern rumrennen lässt, auf denen steht Arbeit für alle, Gerechtigkeit für jeden, gemeinsam handeln, der wird mit dem Dreizeiler schon irgendwas wollen und meinen. Wer den anderen Dreizeiler quer durch alle Fernsehkameras, quer durch alle Plätze und Straßen trägt, auf dem steht gemeinsam arbeiten, gemeinsam leben, gemeinsam entscheiden, der wird schon irgendwas wollen, und wenn er eine Krankenschwester zum Heulen bringen will. Was ist damit gemeint? Was könnte damit gemeint sein? Nehmen wir die Gewerkschaft einmal frei von allen kommunistischen Umtrieben und sonstigen Gedanken, die sich die Menschen drüber machen, beim Wort und fragen Sie mal, was soll das eigentlich? Gemeinsam arbeiten, gemeinsam leben, gemeinsam entscheiden. Es ist gar nicht so einfach, diesen Dreizeiler irgendetwas zu entlocken. Der könnte auch in der Verfassung stehen. Der könnte auch am Sonntag von der Kanzel kommen. Ja, so viel merkt man sehr schnell. Ein Seufzer nach Gemeinsamkeit. Wem rührt er das nicht? Uns nicht. Man muss die beiden Dreizeiler schon einmal betrachten und sich fragen, was ist denn jetzt, haben Sie was gegen Arbeitslosigkeit? Wen machen Sie dafür verantwortlich? Haben Sie was gegen Ungerechtigkeit? Offenbar. Sie finden sie nicht vor, genauso wie Sie die Vollbeschäftigung, Arbeit für alle heißt die Klage oder die Forderung, wie Sie die Vollbeschäftigung auch nicht vorfinden. Also verlangen Sie beides und dann gemeinsam handeln. Wen machen Sie für die beklagte Ungerechtigkeit verantwortlich? Warum wollen Sie eigentlich gemeinsame Sache machen? Angesichts dessen, dass zwei offenbar in Ihrer Einschätzung hohe Güter, Arbeit für alle und Ungerechtigkeit, auf der Strecke geblieben sind. Mit wem wollen Sie gemeinsame Sache machen? Stehen Sie auf dem Standpunkt des Rübezahl-Lieds, das da fordert, schlage Hader und Zwietracht entzwei? Wäre ja immerhin eine Auskunft über die Gewerkschaft, wenn sie von sich behauptet, wenn einer meint, wir wollen Streit, da täuscht er sich. Streit kommt nicht in die Tüte, Gemeinsamkeit. Wollen Sie die Gemeinsamkeit dadurch herbringen, dass Sie so werden wie die anderen, oder sollen die anderen so werden wie Sie? So oder so. Und was ist dann? Wofür ist so viel Gemeinsamkeit überhaupt gut? Ist es überhaupt eine Antwort auf irgendetwas, was Ihnen nicht passt, den Ruf nach Gemeinsamkeit ertönen zu lassen? Beim Arbeiten, wo schon eher vorne mitmachen? Und da meine ich nicht nur die vielen Arbeitslosen, sondern auch eine in Bonn, einfach in Bonn und so weiter, oder in den Chefetagen, die haben mit Arbeit nur das zu tun, dass sie darüber entscheiden. Für die ist Entscheidung gleich Arbeit. Beim Leben, naja, gemeinsam leben, das möchten wir ja auch nicht mit jedem. Die Gewerkschaft sagt aber, sie stellt sich offenbar so etwas vor, wie sie könnte einen Zustand, in dem alles, was Sie und andere so wollen, günstig rausgehen, zusammen gingen. Sie fordert Gemeinsamkeit in jeder Hinsicht. Dafür steht Arbeiten, Leben entscheiden. Bei Entscheiden merkt man, da fühlen Sie sich offenbar ein bisschen nicht einbezogen. Da meinen Sie offenbar, dass da andere entscheiden, wo Sie mindestens mit zu entscheiden hätten. Ja, so wird es gemeint sein, Mitbestimmung steht dann auf dem nächsten Blätterlein. Es ist ein gesamtgesellschaftlicher Verbesserungsvorschlag, der in solchen abstrakten Parolen zum Ausdruck kommt. Abstrakt, schlicht und einfach so gemeint, getrennt von den echten, von den normalen, jedermann bekannten Problemen, die es gibt, die der eine oder andere hat, die den einen oder den anderen von der Geschäftswelt oder vom Staat beschert werden. Getrennt von diesen Problemen, also ganz abstrakt, das Fordern von Gemeinsamkeit. Und die Gemeinsamkeit soll offenbar alles das verbürgen, was der im Moment existierende Streit, die irgendwie an die Wand gemalte Zwietracht, nicht hergeben. Das machen wir also sagen. Nehmen wir mal die Gewerkschaftslosungen von dieser Seite. Es sind Losungen, die etwas Spezielles, wenn einer noch gar nichts weiß, was ist eine Gewerkschaft, wozu ist die gut, wozu nicht, die etwas Spezielles gar nicht erst erkennen lassen. Es sind sehr humane Losungen. Und es sind Losungen, die darauf deuten, dass Gegensätze in der Gesellschaft nicht mehr existieren würden, wenn man sie vermeiden täte. Insofern steckt in diesen Losungen eine gute Portion Dummheit. Nämlich die Dummheit, sich einen Zustand der Harmonie vorzustellen, weil man Schädigungen bei den Lohnabhängigen, Arbeit für alle und so weiter, oder bei den Armen, Gerechtigkeit für jeden, festgestellt hat. Erster Punkt. Was sind jenseits oder zusätzlich zu solchen abstrakten, vor Menschlichkeit triefenden Losungen? Der DGB schreibt in seinen Organen, sei es im Funktionärsorgan Quelle, sei es in der IG Metall oder in der IG Chemie oder in der Angestelltenzeitschrift, locker als Überschrift hin, auch in diesem Jahr wieder gewerkschaftliche Herbstaktion. Auch hier wieder. Stellen wir uns mal dumm und versuchen der Sache dafür umso genauer auf den Grund zu gehen. Wir wissen nicht, was eine Gewerkschaft von einem anderen Interessenverband unterscheidet. Wir wollen es aber herauskriegen, indem wir die Aktionen besichtigen. Was ist los? Die Gewerkschaft scheint dem Kalender einiges schuldig zu sein. Auch in diesem Jahr wieder gewerkschaftliche Herbstaktionen. Man erinnert sich plötzlich, stimmt, immer im Herbst sind diese Tage. Im Herbst schickt die Gewerkschaft ihre Mannschaften regelmäßig auf Plätze und Straßen. Wozu? Damit die Beschwerden der Gewerkschaft veröffentlicht werden. Der DGB, Zitat, will sachlich, aber mit dem erforderlichen Nachdruck in der Öffentlichkeit für seine Positionen werben. Das ist interessant. Diese Herbstaktionen sind also ein Eingriff in die Öffentlichkeit, sind Demonstrationen, bei denen der DGB, Gott und die Welt, oder den Rest der Welt, oder die eigenen Leute, man weiß es nicht genau, auf alle Welt möglichst jedermann, damit bekannt machen will, was er für Positionen hat. Das ist, wenn man denkt, dass es eine Gewerkschaft sein soll und für die Lohnabhängigen und so weiter streitet, ist es ein bisschen absurd. Man soll aber nicht dran denken, man muss sich klar machen, was sind diese Positionen. Erste Position heißt schlicht und einfach, die Maßnahmen der Regierung auf dem sozialen Feld passen dem DGB nicht. Da stehen Veränderungen ins Haus, Gesundheitsreform, Steuerreform, Betriebsverfassungsgesetz soll reformiert werden, verändert werden. Die der DGB zusammenfasst als Sozialabbau. Da bekommen die Leute, für die er spricht, mehr Pflichten aufgebürdet, mehr Leistungen serviert, die sie abzugelten haben. Und es kostet was, geldmäßig. Es ist ein Protest gegen den Sozialabbau. Das leuchtet vorerst mal ein. Insofern ist die Gewerkschaft ein Zusammenschluss von Bürgern, die sich von den Maßnahmen der Regierung betroffen wissen und lieber andere Maßnahmen sehen. Es sind Leute, die sagen, na aber bei diesem Krankheitsreformgesetz, bei dieser Veränderung im Gesundheitswesen, da kostet mir meine Tablette, mein Krankenhausaufenthalt mehr. Vielleicht steigen auch meine Beiträge und so fort. Es ist ein gewöhnlicher Bürgerprotest, der mit einer politischen Entscheidung in Bonn, die demnächst Gesetzeskraft erhalten soll, unzufrieden ist. Diese Proteste sind von der Regierung nicht verboten worden. Aber die Regierung in Gestalt des Kanzlers hat sich zu diesen Protesten geäußert. Er hat gesagt, er hält von den Beschwerden nichts und seine Politik ändert er auch nicht deswegen. Mag der DGB die Gesetze, die da anstehen, für unsozial erklären? Wir als Regierung, so die Äußerung des Kanzlers, halten sie für fällig, für notwendig, für in Ordnung, für geboten. Den Lutschern, die gleichzeitig im DGB sind und in den C-Parteien, die also zweimal in der Welt eine Vertretung für sich und ihre Sache wittern, einmal bei der Gewerkschaft, einmal bei den C-Parteien in Form von sozialen Gedanken, die die Sozialausschüsse unter die Leute bringen, denen hat der Kanzler empfohlen oder geraten oder vielleicht ein bisschen sogar befohlen, das weiß man nie so genau in der Demokratie, bei diesem Protest, der unsere Politik als unsozial beschimpft, macht ihr nicht mit. Ihr könnt in der Gewerkschaft sein, aber mit der Gewerkschaft sich feindselig, demonstrierend gegen unsere Politik in Bonn wenden, das lasst ihr. War das Wort gefallen? Diese Aktionswochen dieses Herbstes 88 sind eine Feindschaftserklärung gegen die Regierung und sowas tut ein anständiger Bürger, zumal er, wenn er bei den Zählern ist, nicht unterstützen. Auch hier ist was Seltsames passiert. Man fragt sich, naja, und wenn es so ist? Wenn die Demonstranten der Aktionswoche im Herbst wirklich Feinde der Gesetze sind, die da auf sie zukommen, was macht's? Dann sagen sie halt, ja, ja, das ist unsere Opposition gegen solche Gesetze. Nicht so der DGB. In Gestalt von Ernst Breit ist der DGB auf diese Kanzlerwarte radikal geworden. Und zwar in eine Richtung, die beweist, wie der Gewerkschaftsvorstand die Proteste überhaupt bloß sieht. Die Regierung, so die Antwort des DGB, hat verlauten lassen, dass ihre Sozialpolitik mit den Gegenpositionen des DGB unvereinbar ist. Dass Feindschaft gegen die Bonner Mannschaft sich überhaupt nicht gehört. Und das lassen wir uns nicht bieten. Wir lassen uns nicht als Feind beschimpfen. Die knallharte Antwort hatte also nichts zu tun, von Ernst Breit meine ich, und vom Gewerkschaftsvorstand. Hatte also nichts zu tun mit einem Beharren auf dem, für das demonstriert wird, auf die Aktions- oder Kampfeswochen oder wie man sie immer nennen mag, des Herbstes 88. Es war keine Bezugnahme auf, wir wollen das aber durchsetzen, unser Anliegen, was wir da auf Schildern vor uns hertragen. Die Antwort war, mit dem fahre ich nicht fort auf Asien. Allen Ernstes, die Republik wurde unterrichtet über ein Zerwürfnis zwischen Gewerkschaft und Regierung. Ein Zerwürfnis, an dem man sich irgendwie Sorgen machen sollte. Dabei hat es nur in einer Information bestanden, dass bei uns im Lande DGB-Vorstände öfters mit der Regierung auf Reisen gehen und dass diesmal der DGB-Vorstand nicht mitfährt, weil der Kanzler gesagt hat, die würden sich so feindselig aufführen. Wir kommen der Sache mit der Gemeinsamkeit, die in den drei Zeilen am Anfang kurz beleuchtet war, schon ein bisschen näher. Diese Gewerkschaft meint, bei all dem, was sie kritisiert, was sie als Gegnerschaft oder Alternative anmeldet in der Nation, auch bei ihren Aktionswochen, meint sie das Recht zu haben, als nationaler Kumpel von der Regierung respektiert zu werden. Die Auflösung ist im Moment noch ein bisschen im Gange, die heißt, gibt es denn wieder eine Gesprächsbereitschaft zwischen Regierung und DGB? Eine Frage, wieder für jeden, der einfach den Skribbeln und der möchte sagen, na, der DGB, das sind doch die Lohnabhängigen, die Mitglieder von dem Verein, die ihn finanziell tragen und so weiter und die auch die Schilderung tragen, das sind doch die Werktätigen. Nein, sie kommen bei all dem nicht vor. Es ist auch nicht abzusehen, ob irgendein Werktätiger, würde er gefragt, in diesem Land sich eine Organisation wünschen würde, sie mit aufbauen helfen würde, in sie hineingehen würde, damit die Vorstände dieser Organisation mit dem Kanzler in der Welt rumfahren und Grenzen für Export, Import oder sonst was Deutschmärkiges öffnen. Es ist auch nicht abzusehen, ob ein gewöhnlicher Lohnabhängiger eher dazu raten würde, nein, nicht immer mitfahren, wenn er frech wird, fährst du nicht mit, da bleibst du daheim. All das ist unergründlich. Solche Fragen soll der DGB-Vorstand mit dem Kanzler auf Indonesien oder soll er daheim bleiben und schmollen und sich bei der Presse beschweren, dass ihm der Kanzler ein Leid getan hat? Solche Fragen können unmöglich von irgendeiner Basis, mag sie auch sonst noch so große Fehler begehen, beim Arbeiten, beim Widerstand leisten, beim Bayern München gehen und so weiter, können unmöglich von irgendeiner Basis erfunden worden sein. Das ist nicht bestellt, so ein Theater. Daran hat man bestenfalls die deutschen Lohnabhängigen in ihrer Gestalt als Staatsbürger, als Zeitungsleser, als Fernsehgucker gewöhnt, dass zu einer Gewerkschaft namens DGB solches Zeug eben dazugehört. Es ist, um es klar auszusprechen, ein Theater, an dem absolut nichts zu erkennen ist, was den Namen Interessenvertretung verdient. Haben die Beschwerden, zweiter Punkt, nachdem sie jetzt an der Sozialpolitikfrage schon wieder inhaltslos geworden sind. Es war eine öffentliche Streiterei um, was darf der Kanzler über den DGB sagen, wann ist wer sauer. Sind Sie wieder gesprächsbereit? Vertragen Sie sich? Haben Sie vielleicht auch noch einen Inhalt gehabt? Na gut, immerhin wurde gesagt und wird gesagt, die Sozialpolitik der Regierung ist ungerecht. Sie sollte das anders machen, die Regierung. Der Sozialstaat ist vom Einsturz bedroht, hieß man. Klar, der DGB sieht, wie der Staat den Umgang mit Armut, Krankheit, mit den Folgen der Lohnarbeit regelt. Und der DGB spielt den besseren Kassenwart. Er will, Zitat, mit Bürgern und Bürgerinnen über die Veränderungen und Nachteile diskutieren, die die neue Gesundheitsreform so mit sich bringt. Und will immer was Alternatives. Die erste Alternative, die er anbietet, ist, ja, ich als DGB stehe auf dem Standpunkt, mindestens die Verhältnisse so lassen und sie nicht verschlechtern. Zweitens, vielleicht könnte man sie, statt sie zu verschlechtern, die Vor- und Nachteile für die Bürger und Bürgerinnen ein bisschen verbessern. Verhinderung des Projekts steht überhaupt nicht in Aussicht. Sozialstaatliche Zuständigkeit für Bonn, das ist ja ausdrücklich gebilligt. Na, ist doch klar, dass das eine Staatsaufgabe ist. Die Arbeitslosgemachten, die Krankgewordenen und so weiter von Staats wegen her zu betreuen, ein Regelwerk zu schaffen, in dem steht, wie viel sie dafür bezahlen müssen, wie viel sie im Ernstfall dafür kriegen können, wenn sie es brauchen. Ja klar, das geht vollkommen in Ordnung. Aber beim Wie, da hätten wir es gerne wegen kulanter, da hätten wir es gerne wegen menschlicher. Es sind Klagen, die der DGB da führt. Hier in dieser Nation existieren doch massenhaft bei den Arbeitslosen ein paar Millionen, in anderen Fällen vielleicht noch viel mehr Millionen, in der Frage der Krankheit, des Gesundheitsschutzes, wie sich es nennt, der Verpflegung in den Krankenhäusern, der ärztlichen Versorgung und der dazugehörigen Kosten. Da gibt es wahrscheinlich noch ein bisschen mehr als Arbeitslose, die das betrifft. Da gibt es doch lauter berücksichtigenswerte Sozialfälle. Was tut der Staat in Sachen Berücksichtigung? Seine Aufgabe ist es ohnehin. Der DGB spielt den Rechtsanwalt für diese Sozialfälle, demonstriert für eine andere Behandlung, als die Regierung den Leuten zuteil werden lässt, und leistet noch nicht einmal das, was ein Rechtsanwalt im Ernstfall könnte. Der hat nämlich eine Zulassung und kann im Rahmen der Gesetze streiten. Der DGB streitet als ein Rechtsanwalt, der immerzu ausdrückt, wie wenig er zugelassen ist, wie wenig Verpflichtung in der Welt existiert dazu, dass man auf ihn hört. Na gut, wir haben also wieder entdeckt, daher wird die Sache gemeinsam entscheiden, wohl rühren. Der DGB weiß sich als Klageführer, aber er hat keine Kompetenzen. Er weiß sich allerdings nicht als Feind, da war er beleidigt, als Feind bezeichnet zu werden, der auf Recht und Unrecht, auf Kompetenzstreitigkeiten pfeift und sagt, wie kann ich das behindern oder gar verhindern, was die Regierung mit den ach so berücksichtigenswerten Sozialfällen wieder anstellt. Das neue Arbeitszeitgesetz, der nächste Inhalt. Der DGB sagt, das ist ein schlechtes Gesetz. Das sollte die Regierung unterlassen. Jetzt hat sie es ja gerade entworfen. Was hat sie eigentlich gegen dieses Gesetz, die Gewerkschaft? Muss ich mal was suchen? Ich muss etwas vorlesen, damit man sich überhaupt mal hineinhört, wie in der Gewerkschaft gedacht wird. Dem Bundestag liegt zurzeit der Entwurf für ein neues Arbeitszeitgesetz vor, mit dem die Arbeitszeitordnung von 38, das muss ja süßer gewesen sein, abgelöst werden soll. Diese sieht immer noch eine 48-Stunden-Woche vor, obwohl inzwischen für fast alle Beschäftigten tarifliche Arbeitszeiten von 40, 38,5 oder bald 37 Stunden in der Woche gelten. Doch das interessiert die Bundesregierung überhaupt nicht. Nach dem neuen Gesetz soll länger statt kürzer gearbeitet werden. Statt Überstunden zu begrenzen, werden sie ausgeweitet. Statt Ausbau des Gesundheitsschutzes wird der Arbeitsschutz insbesondere für Frauen abgebaut. Die IG Metall hat die maßlosen Flexi-Forderungen der Metallarbeitgeber im Frühjahr 87 erfolgreich abwehren können. Was die Unternehmer nicht durchsetzen konnten, wollen ihnen die Herren Kohl, Bangemann und Blüh jetzt per Gesetz ermöglichen. Das ist ein Skandal, ähnlich wie die durchs Parlament gepeitschte Änderung des Paragraphen 116 Arbeitsförderungsgesetz oder das gegen alle Bedenken rigoros durchgesetzte Beschäftigungsförderungsgesetz, sprich Gesetz zum Abbau von Arbeitnehmerrechten. Das ist interessant, und zwar nur nach einer Seite hin. Hier kommt die Gewerkschaft und sagt, wenn das Ding Gesetz ist, dann sind wir wehrlos. Wie damals, im letzten oder vorletzten Herbst, da war dieses 116er, dieser ominöse Paragraph, war ja auch damals Beschwerdegegenstand. Jetzt ist er durch, es ist Gesetz und jetzt gilt er. Man hat von dieser Gewerkschaft auch heuer in der Aktionswoche noch nicht gehört, ach, wir pfeifen auf den Paragraphen. Nein, Rechtsbruch kommt da nicht in die Tüte. Ich will auch die Gewerkschaft nicht zum Verbrechen anstiften, damit das keiner missversteht. Es geht nur darum, dass hier die Gewerkschaft sich klar dafür ausspricht, dass jedes Interesse, wenn es nicht recht ist, für sie auch gestorben ist. Die Opposition für dieses neue Arbeitszeitgesetz, das Argument für ihre Gegenschaft heißt, wenn das erst einmal Gesetz ist, dann machen die Unternehmer mit uns, was sie wollen auf diesem Feld der Arbeitszeit. Man höre solche Sachen. Ständig beklagt die Bundesregierung den Umfang der Überstunden. Selbst tut sie aber nichts dagegen. Man wird so langsam irre, ob denn der DGB eigentlich etwas anderes ist als eine Bürgerinitiative, die sich immer dann, wenn sich der Staat an etwas zu schaffen macht, ein Gesetz zu verändern, eine Regelung, wie es zugehen soll in diesem Laden, immer anschiebt und Vorteile, Nachteile aufrechnet gegeneinander, um zu sagen, wir möchten, dass dieses Gesetz, diese Regelung lieber nicht kommt, aber wenn sie kommt, müssen wir uns leider dran halten. Es ist eine Art, seinen eigenen Willen zur Ohnmacht zu Protokoll zu geben. Ich meine Willen zur Ohnmacht. Der Gedanke, wenn das erstmal durch ist, das Gesetz, dann können wir uns nicht mehr wehren, zeugt ja immerhin davon, dass hier sehr rechtsgläubige und rechtstreue Burschen am Werk sind. Dann müssen wir ja glatt auf Kosten der Freizeit arbeiten gehen und uns kaputt machen lassen. Also da steht zum Beispiel drin, Arbeit darf nicht kaputt machen. Naja gut, dann wird sie es wohl tun. Dann wird sie es vielleicht unter einem neuen Gesetz genauso oder noch mehr als bisher. Nur jetzt hätte man ja eigentlich eine Entscheidung, sich vorzulegen. Bin ich dagegen, dass Arbeit kaputt macht? Oder lasse ich dieses Argument und diesen Anspruch, sie solle es nicht tun, dann fallen, wenn der Gesetzgeber Umstände beschließt als gültige, unter denen Arbeit halt kaputt macht, mehr oder weniger. Der DGB hat solche Fragen entschieden. Mit dem Protest gegen das Gesetz und der Art und Weise, wie er ihn abzieht, ist entschieden, dass der Unterschied zwischen Recht und Kampf, zwischen Gehorsam und Widerstand für diese Bürgerinitiative, nenne ich sie mal vorläufig, verschwunden ist. Es gibt nur noch eines. Gemeinsamkeit. Der Dreizeiler vom Anfang. Gewerkschafter. Ja. Die fahren mit dem Kanzler gelegentlich in seine Erdteile. Gemeinsamkeit. Aber die Gemeinsamkeit wollen Sie daheim in sozialen Belangen auch sehen. Mit der wollen Sie auch bedacht sein, gewürdigt werden. Sie wollen respektiert werden als Leute, die Gesetzgebungsverfahren beeinflussen dürfen. Die eine Anspielung im Zitat, die Sache mit dem 116er von neulich, von vor 2 Jahren oder wann das war, sagt ja auch alles. Ja, und dann war das Gesetz durch und jetzt ist es gültig. Jetzt können wir nichts mehr machen. Das ist die Aussage. Würden Lohnarbeiter von sich aus, wenn sie schon immer merken, wie sie getupft werden, welche Nachteile und Sorgen ihnen ihre Lohnabhängigkeit oder die staatliche Gesetzgebung beschert, würden sie von sich aus bei allen Fehlern wiederum unterstellt, die sie machen, von Bayern München bis zur sonstigen Dummheit, würden Sie darauf kommen, so einen Verein ins Leben zu rufen? Zu sagen, gründen wir noch einmal eine Gewerkschaft, die immer im Herbst Sozialklage führt. Mit dem Argument, wenn die nämlich das Gesetz machen, dann zieht Zappenduster für uns auf, weil wir dann draufhören müssen. Würden Sie sagen, wir brauchen einen Verein, der regelmäßig Petitionen, Bitten, Bittschriften in der Regierung abliefert, der dann auch noch bittet ums Recht auf Gehör? Ich glaube nicht, dass das, was die Gewerkschaft da abzieht in ihren Herbstaktionen, etwas anderes ist, wie vorhin bemerkt. Eine Tour dieser Organisation, in der sie bezeugt, was für sie Interessenvertretung geworden ist. In dieser Organisation scheint es ein festes Programm zu geben. Und das heißt, immer den Staatlöchern die jeweilige Regierung anöden, sie möchte doch das eine oder andere Nachteilige gegenüber den von der Gewerkschaft vertretenen Leuten unterlassen. Tut sich nicht, wird sich angepasst und drauf gehorcht. Die Gewerkschaft, die verteidigt immerzu gerade das, was die Regierung nach ihren eigenen Worten abbaut. Und so geht es jetzt schon Jahre und Jahrzehnte zu. Und immerzu gibt es die Gewerkschaft, nie wird etwas be- oder verhindert, aber immerzu findet derselbe, nach demselben Strickenmuster abgewickelter Protest statt. Auch hier, Vorsicht, man wagt da überhaupt nicht, den Vorschlag einzubringen in diese Gewerkschaft. Na Leute, macht doch lieber mal Rabatz, statt eure Bescheidenheitsadressen in puncto Gesetzgebung abzuliefern. Habt ihr denn kein anderes Mittel als? Nein, an sowas denkt ohnehin in der Organisation keiner. Es ist ja ein Ritual. Ein Ritual, das überschrieben ist, auch in diesem Jahr wieder gewerkschaftliche Herbstaktionen. Da steht ja nichts von Zielsetzung, geeignete Mittel dafür. Auch nicht auf den Plakaten. Und auch die, die rummarschieren, haben davon recht wenig Ahnung. Also soll man mit der Alternative dem DGB gar nicht kommen. Wer es übrigens tut, das kann man auch schon den bisherigen Überlegungen entnehmen. Wer es in dieser Gewerkschaft tut und sagt, Gewerkschaft ginge doch ganz anders. Also so ein Linker, der die Gewerkschaft immer an etwas anderem misst. Der käme bei dieser Gewerkschaft schlicht und einfach in den Verdacht, Kommunist zu sein und wäre ein Fall für den Ausschluss aus dem schönen Gewerkschaftsverein. Dritter Inhalt der Beschwerdewoche. Der General- und Hauptinhalt. Die große Beschwerde, die nun auch schon ihr Jahrzehnt dauert. Die Sache mit den Arbeitsplätzen. Das weiß aber nun an jeder, dass mit der Arbeitslosigkeit, dass das nichts ist. Dass das nicht so weitergehen kann. Dass es zu viel sind. Dass Vollbeschäftigung das Feinste wäre. Und so fort. Ja, woher weiß man es denn? Einerseits steht es jeden Tag in der Zeitung und es ist sogar ein wirtschaftspolitisches Ziel, das kein Regierender so einfach aus seinem Katalog streichen will. Es gibt keinen Wirtschafts- oder Sozialminister, der sagt, ach scheiß mir doch auf die Arbeitslosen, wenn sie es gibt, gibt es es, wenn sie es nicht, wenn sie weggehen, sind sie weg. Das kommt nicht vor in einer Demokratie. Nein, dass Vollbeschäftigung eigentlich zu den Vorhaben eines guten Regierenden gehört, na, das weiß ein jeder. Zweite Halbzeit, was weiß auch noch ein jeder, es geht nicht so einfach. Man kann jetzt verschieden darüber nachdenken, was da eigentlich geleistet ist. Ist Arbeitslosigkeit schlecht, weil die Arbeitslosen schlecht dran sind? Oder ist Arbeitslosigkeit schlecht, weil sonst irgendwas schlecht ist, weil jemand anders schlecht dran ist? Vom DGB, der sagt, wir vertreten die Lohnabhängigen, auch wieder in diesen Herbstaktionen, die Lohnabhängigen selber laufen ja rum, hört man in dieser Frage folgendes Argument. Arbeitslosigkeit ist eine Rutschbahn in die Armut. Rund ein Drittel der Arbeitslosen bekommt keinen Pfennig aus der Kasse in Nürnberg. Immer mehr Arbeitslose müssen zum Sozialamt. Naja, das leuchtet einem ein. Also DGB halbwegs intakt. Der meint, Arbeitslosigkeit ist schlimm, weil die Opfer. Ja, Arbeitslosigkeit ist eigentlich bloß ein dicker Ausdruck mit Keit halt hinten dran. Dafür, dass 2,5, 3, 4 Millionen und so fort halb nichts verdienen, auf die Kassen angewiesen sind, von den Kassen schlecht bedient werden und so fort. Ja, wenn es bloß damit Schluss wäre. Der DGB kennt noch eine andere Art, Arbeitslosigkeit als eigentliches Übel hinzustellen. Und es geht unmittelbar weiter mit, Arbeitslosigkeit ist die größte Verschwendung, die sich unsere Gesellschaft leistet. An menschlichem Leistungswillen und Finanzen. 1987 kostete die Arbeitslosigkeit über 59 Milliarden Mark an Unterstützungsgeldern und Mindereinnahmen des Staates und der Sozialversicherung. Das ist interessant. Mit einem Schlag ein Wechsel der Perspektive. Die ganze Optik kehrt sich um. Das Gejammer über diese Rutschbahn in die Armut, ein schöner Bild, wunderbares Bild, Rutschbahn. Dieses Gejammer war offenbar nur das vorbereitende Argument für das andere, wo der DGB seinen eigentlichen Streit, seinen eigentlichen Einwand ausficht. Die Betroffenen in der zweiten Hälfte sind die Gesellschaft, die menschlichen Leistungswillen vergeudet. Die Finanzen, die dem Staat gehören, zwar deswegen, weil er sie den Leuten abgenommen hat. Zwangsversicherungen gibt es da. Der Betroffene ist der Staat, weil er dieses Geld wieder rausrücken müsste. Und zwar 59 Milliarden. Man höre und staune. Und Mindereinnahmen hat er dadurch auch noch, weil wer arbeitslos ist, der schafft ja nicht, verdient nichts, kann also nichts in die Kassen tun. Was ist los? Warum dieser Perspektivwechsel? Reicht es denn nicht, möchte man fragen, Arbeitslosigkeit von den Opfern und von ihrem Standpunkt her zu beklagen, zu verhindern, zu trachten, erst einmal zu kritisieren? Wozu überhaupt der zweite Standpunkt? Der geht nur, wenn man erstens meint, die von einem kritisierten Instanzen, in dem Fall der Staat, die Gesellschaft, in denen ja Arbeitslosigkeit herrscht, bei ihrem Interesse packen zu müssen. Das geht nur, wenn man meint, dass das Interesse der 2,5 bis 4 Millionen Arbeitslose für sich als Argument gar nicht so wuchtig ist. Das geht nur, wenn man meint, ich zeige den Instanzen einen Schaden der Arbeitslosigkeit, die von sich aus einerseits gar nicht mit dem Interesse der Opfer übereinstimmen, die aber sehr wohl ein wohlverstandenes Eigeninteresse daran haben oder haben sollten, diese Opfer zu vermeiden. Es ist ein Unterschied im Gesichtspunkt, nach dem man rechnet. Der DGB, und auch das tut er wieder in diesem Herbst, wie schon im letzten und im vorletzten und im übervorletzten, Herbstaktionen heißt, da werden die Arbeitslosen gründlich erwähnt und nachgezählt und als ein Schaden für die Instanzen beklagt, von denen auch der DGB wissen könnte, dass sie für die Arbeitslosigkeit verantwortlich sind. Die Verantwortlichkeit nimmt diese Gewerkschaft aber anders. Die nimmt sie positiv. Das sind die, die allein es in der Hand haben, die Arbeitslosigkeit zu bereinigen, zu beseitigen Und als solche Verantwortungsträger, als solche werden sie angesprochen. Da gibt es ein Forum mit kritischen Professoren über die Zukunft, ein wirtschaftspolitisches Forum beim DGB, ein Technologieforum, wo drin steht, ist Technologie ein Jobschaffer oder ein Jobkiller? Schöne Fragen. Da gibt es das Interesse des DGB an einer vernünftigen Finanz- und Wirtschaftspolitik. Und zwar unmittelbar im Anschluss an die Sachen mit dem Herbst. Unabhängig von den Aktionstagen, im Herbst ist da gemeint, wird der DGB selbstverständlich nach wie vor für eine wirksame Beschäftigungspolitik eintreten und hierzu eine vernünftige Wirtschafts- und Finanzpolitik einfordern. Jetzt sind wir ja schon wieder ganz woanders. Uns als Kommunisten, kaum machen wir in unserem Blättchen mal ein bisschen einen langen Satz mit ein paar Komma drin, da heißt gleich, das versteht ja keiner, das versteht ja keiner. So ungefähr dem gemeinen Mann muss man schon auch entsprechend seiner intellektuellen oder Gemütsverfassung die Sachen einfach präsentieren. Der DGB scheint solche Sorgen nicht zu haben. All das, was ich bis jetzt zum Besten gegeben habe, das sind Sachen, die kann man ja noch 12 Jahre Studium kaum fassen. Ich lese noch mal den Satz vor. Nach wie vor für eine wirksame Beschäftigungspolitik. Ja, was soll man sich der Mensch darunter vorstellen? Eine vernünftige Wirtschafts- und Finanzpolitik. Ja, ist jetzt der vom DGB Vertretene wirklich ein kleiner Finanzpolitiker? Oder leistet er sich im DGB, in seiner Organisation, leistet er da sich eigentlich nur einen alternativen Ausschuss für seinen Staat in Sachen Finanz- und Wirtschaftspolitik? Also etwas wie ein Schattenkabinett. Jemand, der das staatliche Geld anders nachzählt, anders verteilt, anders verwendet. Ist das der Grund für den Eintritt in eine Gewerkschaft? Wäre das ein guter Grund? Man kommt einfach nicht zurecht mit dieser Organisation. Sie diskutiert sehr getrennt von den Massen, die jeden Tag in die Fabrik gehen, auf öffentlichen Veranstaltungen, in ihren gewerkschaftlichen Schulungszentren. Zeug, das ansonsten in Soziologie und anderen Seminaren, Philosophieseminaren, in der Uni vorkommt und von dem eigentlich nur eins zu behaupten ist, höhere Blödsinn, höher geht's nicht. Da gibt es ein ganzes DGB-Seminar, das sich regelmäßig trifft, das redet über die Zentralität der Arbeit im Leben. Ich mag das jetzt nicht alles durchsprechen. Ich weiß schon, dass das alles nichts ist und könnte auch sagen, warum. Nur jetzt sind ja gerade Herbstwochen und die Hauptklage heißt wieder einmal Arbeitslosigkeit. Und die Antwort des DGB auf die Arbeitslosigkeit heißt, erstens, sie muss weg, zweitens, sie muss durch vernünftige Politik weg. Sie muss auch durch vernünftige Unternehmenspolitik weg. Naja, Nachweis, warum muss sie weg? Es steht sehr schlimm. Der DGB hat eine Kampagne auch wieder zum Bestandteil des Herbstes gemacht. Da zählt er die Arbeitslosen einfach anders nach, als es die Regierung und ihr Amt in Nürnberg tun. Nein, wenn die sagen, dann beschönigen sie die Zahlen, es steht schlimmer. Wenn in den Zeitungen steht, VW, die Autoindustrie, die Chipsindustrie geraten ins Hintertreffen, werden Zukunftssorgen bekommen und so fort. Der DGB ist zur Stelle und diskutiert mit und sagt, oh weh, sind das schlimme Perspektiven. Er überbietet im Moment als DGB jeden anderen Meinungsäußerer, der öffentlich zitiert wird, mit Prognosen, die garantiert Schlimmeres befürchten lassen, als die anderen gerade befürchten und wovor sie warnen. Und dieses Gehabe legt an den Tag, nur um ein Argument rauszuleiern, man sollte eine vernünftige Wirtschafts-, Finanz-, Unternehmenspolitik machen, und zwar nach Maßgabe des DGB. Regierungen und Unternehmer kommen deswegen von Seiten dieser Gewerkschaft lautend in den Genuss des Vorwurfs, entweder zu wenig oder nichts getan zu haben. Der DGB prüft nicht mehr, was sie tun, sondern er nimmt den Maßstab, hat es für Beschäftigung gereicht, hat es Beschäftigung erzeugt und kommt ewig zu dem Urteil, nicht, nicht ganz, nicht genug. Er legt einen Maßstab an, der faktisch eigentlich nur seiner ist, behauptet aber davon, er wäre der aller, insbesondere in der Regierung in Bonn, und wenn er es noch nicht ganz wäre, müsste er es schleunigst werden. Denen, die offenkundig nach Urteil des DGB selber keinen Gefallen an dieser Arbeitslosigkeit finden können, denen kommt der DGB und beschwört die Gemeinsamkeit erneut. Die Gemeinsamkeit mit dem Argument unterlegt, das könnt ihr doch selbst nicht wollen. Es kostet doch zu viel, zum Beispiel. Der Berufsstand, der Arbeitgeber, also das sind die, denen ein Geschäft gehört und die Lohnabhängige brauchen, bezahlen, arbeiten lassen, sofern es dem Geschäft dient. Sofern nicht, halt nicht. Das weiß jeder. Der DGB meint, das wäre der Berufsstand Arbeitgeber. Und der wäre säumig. Die Umrechnung von Überstunden in Arbeitsplätze ist wieder ein Schlager im Herbst. Aber das ist ja schon drei Herbste lang. Man zählt zusammen in Rheinhausen und anderswo. Wie viele Überstunden machen deutsche Arbeiter? Naja, der DGB kommt, wenn die nicht die Überstunden machen täten, sondern andere die Stunden arbeiten täten, dann hätten andere tatsächlich, ja was, Arbeitsplätze. Das Komische ist, dass die aber jetzt die Überstunden machen. Das sind ja Leute, die sind auf Arbeitsplätzen, wie man so schön sagt, und die machen Überstunden. Der DGB ist der Auffassung, das ist dasselbe wie, die nehmen anderen Leuten die Beschäftigung weg. Der DGB macht sich also ein interessantes Gewissen. Die Regierung ist hilflos bei der Förderung der Arbeitgebersache, und die Arbeitgebersache, halt das Arbeitgeben, das wird von den eigentlichen Subjekten, von den eigentlichen Machern des Geschäftslebens schlecht betrieben. Der DGB hat eine Diagnose und ein Konzept dazu. Erstmal heißt das Konzept, immerzu in allen zuständigen Medien darüber jammern. Dann jeden die Pflicht vorreiben, wurscht, ob er sich selbst als solcher ansieht oder nicht. Der DGB entwirft einfach immerzu Konzepte und Strategien für zwei Instanzen, die er selber gar nicht ist. Weder ist der DGB die Regierung, noch ist der DGB der Unternehmer. Gewerkschafter sind eben etwas anderes. Das sind Leute, die in der Gewerkschaft, naja, halt drin sind, gewählt sind vielleicht als Sprecher oder Vorstände oder Betriebsräte oder sonst was, Vertrauensleute. Der DGB stellt sich konsequent auf den Standpunkt, dass der Inhalt gewerkschaftlicher Arbeit eigentlich in nichts anderem besteht, als in einem Gegenvorschlagswesen für die Geschäftsleitung und für die Staatsleitung. Jetzt kann jeder sagen, naja, wenn es das ist, dann ist es halt. Das ist nicht so einfach, weil man fragt sich ja immer, und was soll das? Was haben die Vertretenen, die Mitglieder des DGB davon? Eben dies. Sie haben so eine alternative Geschäfts- und Staatsleitung. Der zahlen sie Beiträge, jetzt zahlen sie doch dem Staatsschutz Zwangsbeiträge. Auch der noch, und der DGB betreibt diese Politik. Der DGB sucht sich Professoren als Ratgeber und als Berufungsinstanzen. Die erzählen dann so Sachen, wenn wir nicht das, die Unterbeschäftigung bremsen, dann wird es zappenduster. Ja, mag schon sein. Dann wird es halt zappenduster. Beschäftigungspolitik und Abstecken ihrer Erfolgsmöglichkeiten. So abstrakt, so prinzipiell, so entfernt von jeder konkreten, alltäglich stattfindenden Entlassungsmaßnahme. So entfernt sieht der DGB die Dinge. Wie sieht es dann aber aus mit dem Gegenprogramm? Er will sich ja als alternativer mindestens Ratgeber, natürlich genau genommen Mitbestimmer, über wirtschaftspolitische Entscheidungen, über Managemententscheidungen im Betrieb, will er sich ja betätigen. Wie heißen denn die Gegenprogramme? Wie gehen sie denn? Als erstes, naja, Da zeigt der DGB, dass er den Standpunkt der anderen Seite nicht zum Schein einnimmt. Er will nicht nur so tun, als könnte er Maßnahmen, die zu Vollbeschäftigung führen, der anderen Seite, also dem Staat, dem Gesetzgeber oder dem Unternehmer, schmackhaft machen. Er will keinen Schein, er will es ernst meinen. Das Erste, was der DGB sich da angewöhnt hat, ist, die Ernsthaftigkeit seines Anliegens dadurch zu beweisen, dass er sich alle Probleme, wirkliche und erfundene Probleme von Unternehmen und Staat zu eigen macht und sie auch als Probleme anerkennt. Er kennt die Schwierigkeit. Ich muss jetzt ein bisschen zitieren und kommentieren, damit hier jeder merkt, erstens, es ist nicht meine Schuld, wenn bislang, nenne ich mal in Anführungszeichen, so wenig Handfestes vorgekommen ist. Es ist genau so handfest vorgekommen, wie handfest der DGB ist. Es ist ein Riesengeschmarr, was er veranstaltet, allerdings ein mächtiges Geschmarr. Es ist nicht, was tun, was hat er an welcher Stelle oppositionell unternommen. Ja, eben das, was ich hier erzähle, das geht natürlich noch weiter, es kommen schon noch ein paar Taten. Ich will also erstmal den Beweis antreten, wie sehr sich, oder genauer gesprochen, wie ernsthaft, wie ganz und gar nicht verlogen, Gewerkschafter sich heute den Standpunkt von Staat und Kapital zu Herzen gehen lassen. Da ist ein historisches Spiegelgespräch erschienen zwischen zwei DGB-Vorsitzenden. Ihre Sorge, wie immer, die Geschichte mit den Arbeitsplätzen. Es ist ja schon eine Schande, wenn man es so nimmt. Ist denn der Spiegel genau das Passende? Dieses 1-Millionen-Intellektuellen-Organ, ist denn das das Passende, wo DGB-Fritzen über die Strategie in Sachen Arbeitsplatz öffentlich beraten müssen? Na gut, die werden sich erst gedacht haben, es heißt Spiegel-Streitgespräch und einer heißt Metke, der kommt von den Chemielern und der andere heißt Henscher, der kommt von den Druckern und Lasten und der Lasten da. Da fallen folgende Argumente. Über Wochenendarbeit, Arbeitsplatzsicherung und so fort geht's. Das Wochenende gehört der Familie und nicht dem Betrieb, sagt der eine. Na gut. Es ist die Anspielung auf ein Thema in Sachen Arbeitsplätze. Können Arbeitsplätze erhalten werden, wenn die Leute öfters mal Wochenend arbeiten gehen? Weil die Firmen wollen das so. Sagt der Chemiker. In der Chemie, der Glas-, Papier- und Keramikindustrie gibt es einzelne Bereiche, in denen schon immer aus technischen Gründen kontinuierlich gearbeitet wird. Deshalb fällt es uns leichter als anderen Gewerkschaften, durch Wochenendarbeit dafür zu sorgen, dass neue Leute eingestellt werden. Den Beweis kann ich in über 220 Fällen antreten. Man muss sich mal überlegen, was da passiert. Es wird eine Verknüpfung hergestellt zwischen, es gibt einen Antrag oder Anspruch der Unternehmen, vieler moderner Unternehmen, so quasi die ganze Woche über den Betrieb laufen zu lassen. Dafür ein Schichtsystem einzurichten, ein Schichtsystem, bei dem natürlich die Freizeitgestaltung der Beschäftigten sich anzupassen hat an dem, was die Laufzeit der Maschinen und was halt der Betriebsablauf so erfordert. Es ist der ganz normale Anspruch, wenn es der Betriebsgang, die Kalkulation mit meinen Maschinen erfordert, dann hat sich das Verhältnis von Arbeitszeit und Freizeit bei meiner Belegschaft danach zu richten und nach nichts sonst. Das ist das schlichte Argument, was zählen die Bedürfnisse gesundheitlich, ausruhmäßig, leistungsmäßig, sonst wie ich meiner Belegschaft vor dem Bedarf, den der Betrieb anmeldet. Und dazu, zu diesem Auftakt, nimmt ein Gewerkschafter so Stellung. Erstens, sagt er, für uns ist dieser Anspruch deswegen nicht so gravierend, weil es bei uns schon immer so zugeht. Also das erinnert mich an einen Witz in der Uni, wo ich einmal bei einer Veranstaltung Bier getrunken habe und ein Mensch ist gekommen und hat gesagt, am Genossen von mir, er sagt einmal, muss der sich immer Mut antrinken. Dann hat er gesagt, wieso Mut antrinken? Der trinkt doch immer Bier. Sagt er, ach so, wenn der immer sagt, dann ist es nicht so schlimm. Genauso argumentiert der Chemiker. Er sagt, Wochenendarbeit bei uns, das lasse ich mir doch nicht als Problem andrehen, das machen wir doch schon immer in der Chemie und Keramik. Erstes Argument eines Gewerkschaftlers. Was eingeführt ist, ist nicht kritikabel. Jetzt kommt das zweite Argument. Durch Wochenendarbeit, weil es bei uns die gibt und weil wir nicht so dagegen sind, nicht so empfindlich wie andere Gewerkschaften, weil Gewohnheit. Deswegen kann ich euch auch zeigen, bei uns sind durch Wochenendarbeit Arbeitsplätze gesichert worden. Und jetzt merkt er noch nicht einmal, welchen Unsinn er bei seinem Beweisverfahren erzählt, wenn er sagt, 220 würde er kennen. Der weiß wohl gar nicht, wie viele Menschen in der chemischen Industrie und in der Keramik und sonst wo beschäftigt sind. Aber nicht nur das. Er vertraut einfach drauf, dass jedermann es glaubt, dass wenn er mit dem Betriebsvorstand, mit der Unternehmensleitung ausmacht, jawohl, entsprechend der Laufzeit der Maschinen, entsprechend, wie er sagt, dem technischen Ablauf der Fabrik, entsprechend dem wird sich die Arbeitszeit und die Freizeit der Belegschaft eingeteilt. Das ist doch klar, dass das für ihn eine Arbeitsplatzrettungsmaßnahme ist. Das kann kein Gewerkschafter und auch sonst niemand einem anderen Menschen nachrechnen. Also mit Stunden dort gewesen. Stunden gearbeitet heißt, da muss noch ein anderer dazu. Umgekehrt könnte man das genauso ausrechnen. Wenn die nicht am Wochenende hingehen, können andere hin. Ist alles austauschbar. Es geht nie auf die Rechnung. Er behauptet es. Die ständige Beschäftigung von Leuten im Betrieb, damit der Betrieb kontinuierlich geht, ist ein Arbeitsplatzbeschaffungsinstrument. Na gut, jetzt kommt der andere. Ach, bleiben wir dann erst noch mal bei dem. Nein, weil klar ist, wie er argumentiert, es soll schon klar sein, damit nicht einer sagt hinterher, vielleicht hätte ich doch bloß, geschwindelt in Sachen, wie die Logik der Gewerkschaften geht. Nein, sie ist zu Produktplätze aufgrund von Arbeitszeitverkürzungen, etwa durch längeren Urlaub, geschaffen haben. Heute verlangt der Unternehmer die optimale Nutzung kostspieliger Technologien. Erst dann lässt er über Wünsche der Gewerkschaft mit sich reden. Wir müssen also die Arbeit umorganisieren. Um es klarzustellen, was hier ein Gewerkschaftler vertritt. So langsam kommen wir der Sache mit dem gemeinsamen Handeln, gemeinsam Leben, gemeinsam Entscheiden schon näher. Diese Phrase am Anfang, die hat offenbar doch einen handfesten Inhalt. Der Mann sagt, Unternehmer verlangen das. Die haben modernes Zeug, das wollen sie auslasten, da kalkulieren sie genau. Also müssen wir, die Gewerkschaften, die Arbeit neu organisieren, mit denen zusammen. Es könnte ja mal sein, möchte man sagen, dass der Anspruch des Unternehmens, kontinuierlich arbeiten, moderne Gerätschaften ausnutzen und der Anspruch des Lohnarbeiters auf Geld, Gesundheit und Freizeit ein bisschen sich in die Quere kommen. Nein, in dieser Gewerkschaft, es gibt schon Anzeichen dafür, zum Beispiel bei der Sozialpolitik, kommen dann auch noch auf andere Punkte. In dieser Gewerkschaft scheint ein Argument durchaus passabel zu sein. Das heißt, wir passen uns an die Ansprüche des Unternehmens an. Naja, gut, gesagt, getan. Jetzt nervt er seinen Gegenüber, den Händler von der Druckgewerkschaft, mit, bei euch ist es doch auch so. Dann sagt er drauf, in Ausnahmefällen, in denen aus zwingenden Gründen, insbesondere wegen der Standort- oder Wettbewerbssituation, die Verteilung der Wochenendarbeitszeit auf 5 Tage nicht möglich ist, kann die Arbeitszeit auch auf 6 Tage verteilt werden. Hierzu bedarf es einer Betriebsvereinbarung. Das gilt noch über die Chemie. Und der Händler sagt dann drauf, ja, sowas gibt es bei uns auch, aber bloß als Ausnahme. Jetzt diskutieren zwei Gewerkschafter. Worüber? Über den Zusammenhang von Arbeitszeitregelung. Vorhin, ich erinnere daran, war eine Klage gegen den Staat, dass er eine böse Arbeitszeitregelungsgesetzgebung raustut, nach der, wenn sie einmal gültig ist, die Gewerkschaft aufgeschmissen ist. Jetzt diskutieren Gewerkschaften darüber, was machen wir, in dem erfundenen Zusammenhang zwischen Regelung der Arbeitszeit, Vergabe von Arbeitsplätzen, Sicherung, Schaffung derselben. Jetzt reden Sie aber sehr haarscharf, indem Sie nämlich sagen, naja, was sein muss, muss sein. Es ist, als ob das, was Gewerkschaft zu tun hätte hier in solchen Stimmen, nichts anderes wäre, als der Starren auf das, was ist denn wieder als Betriebsnotwendigkeit festzuhalten, sodass wir es anerkennen können und uns danach richten. Solche Sachen sind Gewerkschaftspolitik. Es geht aber härter weiter. Naja, es steht alles nicht mehr da. Sie erinnern sich dran, dass wenn man das in einem Betrieb macht, sagt zum Beispiel der Druckergewerkschaftler, dann ist es durch, dann dürfen Unternehmer das, da kann man sich nicht mehr wehren, dann machen es andere auch. Sie sagen also, wenn man es in einem Betrieb macht, dann macht es einem der andere gleich nach, dann ist man wieder wehrlos. Dann kommen Sie auf die Wettbewerbssituation zu sprechen. Der Unternehmen. So Sachen wie, wir wissen doch, wenn wir in einem Betrieb etwas nicht mitmachen, dann geht es zulasten des Betriebs. Wenn wir es etwas mitmachen nach dem Gusto des Unternehmers, dann geht es zulasten dessen Konkurrenten, also haben es dort die Belegschaftler zu spüren. Solche Probleme wälzen sie und kommen zu dem Schluss, naja, auf all das Zeug muss man aufpassen. Was ist da los? Ich will mal zurückkommen. Gesagt war, Gewerkschaften heute haben ein Gegenprogramm. Aber das Gegenprogramm ist eine Alternative, die sich an die Notwendigkeiten, wie sie der Staat hat oder wie sie die Unternehmer anmelden, anzupassen gedenkt. Es werden Schwierigkeiten in der Rechnungsführung des Betriebs, in der technischen und kalkulatorischen Auslastung des Unternehmens voll berücksichtigt und dann gefragt, was kann man denn da tun? Was man da tun kann? Diese Überlegung, wie können wir uns da anpassen, daran ausrichten, ist genau genommen eine gewerkschaftliche Selbstkritik. Wenn man Thesen der Gewerkschaft, sagen wir mal, vor 30 Jahren hernimmt, also Samstag gehört Papi mir und solche Parolen, wo die freien Samstage festgelegt worden sind und in Ausnahmefällen halt oder nur noch in Ausnahmefällen dann doch gearbeitet wurde, in Schichten und sonst wann. Aber immerhin, eine Selbstkritik dahingehend, ja, wenn es der Bedarf des Betriebes ist, dann gilt nicht mehr das Gegenargument, das mit irgendeinem Bedürfnis des Arbeiters daherkommt. Dann gelten nur noch betriebsimmanente, zum Betrieb und seiner Rechnungsart selbstgehörige Gesichtspunkte. Die möchten wir aber als Gewerkschaft in Anschlag bringen. Die Beschäftigung, das ist klar, die soll durch erfolgreiches Geschäft garantiert werden. Wo sie es nicht tut, wo sie es nicht kann, sagt heute gleich ein Gewerkschaftler, dann soll aber das erfolgreiche Geschäft garantiert werden. So geht gewerkschaftliche Politik im Namen der Vertretenen. Da gibt es so kleine Zwischenargumente. Die heißen, und die sind gar nicht vom Pappe, es ginge diese Gleichung von Geschäftserfolg und Beschäftigung. Aber die Unternehmer machen da manches falsch. Das ist der ewig vorgebrachte Vorwurf des Missmanagement und es ist der ewig vorgebrachte Vorwurf, die Kapitalisten verdienen sich dumm und dämlich und statt dass sie davon Arbeitsplätze kaufen, legen sie das Geld an den Börsen an. Das ist interessant. Wie weit sich da eine Gewerkschaft vorwagt, wieder mit Hilfe von linken Professoren. Da reden sie über das eben behandelte Problem und da kommt ein Professor und sagt, warum müssen aus den Eigentumstiteln Verfügungsrechte abgeleitet werden? Was meint er? Er meint, die Unternehmer lassen ihr Geld gegenwärtig auf den internationalen Kapitalmärkten arbeiten, statt es für gesellschaftlich nützliche Investitionen und damit für neue Arbeitsplätze auszugeben. Das ist eine Entdeckung. Erstens heißt die Entdeckung: Kapitalismus braucht keine Arbeitslosen hervorzubringen. Es ginge. Der Gewinn, das ist leicht versöhnbar mit bester Bedienung des einzigen Bedürfnisses, das ich seit dem Steigen der Arbeitslosenzahl überhaupt noch für Arbeiter ins Feld führen mag. Arbeitsplatz pur. Das geht zu versöhnen, sagt der Gewerkschaftsmann. Wenn es ewig nicht klappt, da liegt ein Fehler vor. Der Fehler heißt, die Kapitalisten machen mit dem von ihnen verdienten Geld was Falsches. Sie spekulieren damit, verschaffen sich auf den Finanzmärkten Einkünfte, statt schöne Fabriken aufzustellen. Dass so jemand am wirklichen Arbeitsgang, an der Gesundheitsschädigung und so weiter in den Fabriken erstmal nichts auszusetzen hat, zumindest in dem Augenblick, wo er so argumentiert, dürfte klar sein. Dass derselbe Mann dann an anderer Stelle, wenn wieder mal Herbst ist und Sozialpolitik und Gesundheitsreform ist, auch noch Thema sagt, ach Gott, Arbeit darf nicht krank machen. Das ist die andere Seite, die er sich selber offen hält dafür. Also jetzt heißt erstmal das Argument, das dürften die nicht. Und jetzt kommt ein Gewerkschaftler glatt auf was fast, aber auch nur fast Kommunistisches. Ja, man könnte die ja enteignen. Man lässt ihnen ihr Vermögen und ihre Gewinne nur dafür, dass sie sie wieder anlegen und schaffen Arbeitsplätze. Aber als Verfügungstitel, mit denen sie ihr Geld dann an der Börse verhökern, verschieben, verzinsen und so weiter, als sowas will man es ihnen streitig machen. Ist ein bisschen unrealistisch gedacht. Ihnen das Eigentum lassen, aber zu sagen, der verantwortliche Gebrauch, der müsse garantiert werden durch Auflagen an sie. Zu solchen Sachen, zu solchen radikalen Phrasen kommt eine Gewerkschaft auf ihren Kongressen und so weiter immer zu. In der Wirklichkeit, also in dem ständigen Gegenkonzepte abliefern, öffentlich diskutieren lassen, im Betrieb und so weiter vertreten, da kommt sie noch auf ein paar andere Sachen. Das Gegenprogramm ist Thema. Im Spiegelgespräch war es schon angedeutet. Das Gegenprogramm heißt, den Geschäftserfolg durch Anpassung der Arbeit an die Geschäftsnotwendigkeiten garantieren. Nur das ist der Weg, wenn es überhaupt einen gibt, zur Beschäftigung zu gelangen. Wer sich so das Anliegen des Geschäfts zum Anliegen macht, als wäre das Geheimnis für die Versorgung von Gott und der Welt mit dem schönen Arbeitsplatz, der macht sich auch noch mehr Gedanken über Bedingungen und Schwierigkeiten des heutigen Geschäftslebens. Der entdeckt auch allen Ernstes die Konkurrenz zwischen den Kapitalisten, zwischen den Unternehmensbesitzern als Hindernis für die Vollstreckung seiner guten Alternative. Der Respekt im Namen der Lohnabhängigen, ausgedrückt von der Gewerkschaft, der Respekt vor den Kalkulationen und den Fairnessen des Geschäfts. Das ist das Neueste, was die Gewerkschaft öffentlich in die Debatte wirft. Und nicht nur öffentlich. Im Spiegelgespräch, da kommt es noch so daher, wenn die Sache so ist, dann müssen wir uns danach richten. Als Sachzwang. Als Sachzwang, den man sich einfach nicht verschließen kann. Das Argument hat ganz locker gelautet. Erst dann, wenn der Unternehmer die dauerhafte Nutzung seiner modernen Maschinerie gewährleistet sieht, fängt er an, mit uns überhaupt zu reden. Na gut, dann reden wir erst dann mit ihm und dann entsprechend seines Bedarfs. Dieses sich nicht verschließen, das kann man schon noch steigern. Und es ist eigentlich logisch. Man kann sagen, wir haben prinzipiell Respekt auch vor den Sorgen, die sich ein Geschäftsmann um seine Durchsetzung macht. Man kann auch sagen, unser gewerkschaftlicher Einsatz, und das ist unsere Interessenvertretung, die gilt der Garantie des Geschäftserfolgs, weil was Besseres können wir uns einfach nicht vorstellen. Also mit Einsatz und Härte für den Geschäftserfolg. Ich bin jetzt an einer Stelle, an der Einblick in die tatsächliche Also in das, was manche Leute meinen, im Unterschied zum bisher Behandelten, in die tatsächliche Gewerkschaftsarbeit. Dazu noch eine Vorbemerkung. Es ist nicht wahr, dass die bisher von mir ein bisschen kritisierten Zitate, erwähnten Stellungnahmen des DGB, die Theorie wären und jetzt käme die Praxis. Nein, das, was in Anführungszeichen für Theorie genommen werden kann, das ist die ganze und öffentlich ventilierte Einstellung dieser Arbeitervertretung zu den Problemen der Nation, ob sie jetzt Vollbeschäftigung oder Export oder Stärke der D-Mark oder sowas heißen. Das ist in der öffentlichen Debatte der angegebene Standpunkt, von dem die Gewerkschaft will, dass er eingehalten wird. Es ist auch der Standpunkt, von dem diese Gewerkschaft will, dass niemand ihn stören möge. Das ist auch die Versicherung an die, die immer nicht so schnell oder nicht gleich oder überhaupt nicht gemeinsame Sache mit der Gewerkschaft machen. Es ist auch das Angebot der Gewerkschaft an diese Instanzen, unter welchen Titeln, nach Maßgabe welcher Zielsetzungen man mit ihr ins Geschäft kommt. Das sind keine Ideologien, obwohl es dem Inhalt nach welche sind, dumme Ansichten über die Zusammenhänge von Arbeitsplatz, Arbeit und Gewinn. Das mag sein, dass es dem Inhalt nach Ideologie sein. Es sind aber der praktischen Seite nach genau die Programmpunkte, mit denen ein DGB die Gemeinsamkeit im Lande einklagt. Es sind... Will jemand was? Was? Nein. Es sind genau die Bedingungen, anders gesprochen, unter denen sich einer im DGB versammeln kann. Da gibt der DGB die Bedingungen an, in welcher Form Arbeiterinteressen, Mitgliederinteressen von ihm überhaupt nur berücksichtigt, verfolgt werden. Man soll also nicht meinen, dass die Phrase gemeinsam leben, arbeiten, entscheiden, dass deshalb so eine Allerweltsphrase wäre und so tun, als wären solche Allerweltsphrasen nicht sehr sachdienliche Hinweise darüber, was diese Gewerkschaft für eine Linie verfolgt. Gut, wir kommen zur praktischen, sogenannten praktischen Seite der Linie. Es liegt auf den Tischen eine marxistische Arbeiterzeitung auf und darin steht ein Vertrag. Na, Vertrag ist falsch. Ein Papier der IG Metall in der VW-Frage auf der zweiten Seite. Auch hier ist zu spüren, was ich gemeint habe mit Theorie und Praxis. Genauso wenig wie sich sonst in der Welt irgendein Unsinn ohne ein Argument für ihn betreiben lässt, genauso wenig kann der DGB oder die IG Metall-Fraktion hier bei VW ihren Unsinn machen ohne Argument dafür oder umgekehrt, sie weiß schon die Argumente für das, was sie macht. Hier geht es von vornherein nicht mehr darum, dass die Gewerkschaft unter sich oder mit Dritten diskutiert und sich schweren Herzens mit einem Leider oder sonst was den Erfordernissen des Kapitals, den unausweichlichen, anbequemt. Hier geht es gleich direkt zur Sache. Hier wird der Erfolgsstandpunkt des Geschäftslebens, des Unternehmens gleich zum unmittelbaren Datum, zum Ausgangspunkt für die Gewerkschaft. Diese Organisation will in der These 1 überhaupt nichts mehr anders zu Protokoll geben an Interesse, wie eben das Interesse, das sie hinschreibt. Auch hier, ich weiß nicht, was das alles Arbeiten sagt, aber man sollte immerhin darauf achten, dass Arbeiter das begreifen. Die nationalen und internationalen politischen Rahmenbedingungen haben sich radikal gewandelt. Ja klar, möchte man am liebsten mit den Achseln zucken. Wir sollten das jetzt wieder. Dieser Wandel zwingt uns. Das ist die Logik des, wir sind gezwungen. Das ist noch ein bisschen eine Anspielung aufs Leider. Aber zu einer realistischen Analyse und zu einer realistischen Bestimmung unserer Position. Auch hier, immer wenn Linke mit Gewerkschaften, mit Eingefleischten debattieren, dann gibt es immer irgendwann den Punkt, dass dieses verrückte lateinische Fremdwort sei doch realistisch. Realistisch wird immer im Gegensatz gebracht zu unmöglich. Und das ist aber eine verlogene Logik. Was hier realistisch heißt, ist schlicht und einfach anpassen. Und nicht alles, was nicht Anpassung ist, ist deswegen schon unmöglich. Dann kommt die Lüge, dabei ist und bleibt unser oberstes Ziel die Sicherung der Arbeitsplätze. So gut man weiß es. Es gibt einen Wandel, sagt die Gewerkschaft, das könnte in einer Universität auch einer sagen, ein VWL-Professor. Es gibt einen Wandel, wir haben uns anzupassen, das nennen wir realistisch. Und dabei vergessen wir nie, dass natürlich eigentlich die Sicherung der Arbeitsplätze unsere Sache wäre. Oder ist, kann man auch hier noch ist gehen lassen. Man höre sich mal These 2 an. Wir erleben einen Strukturwandel. Welche Struktur? Naja, das ist halt so gelehrt. Die Merkmale, die sind schon verständlicher. Die industriellen Wachstumsschwerpunkte, Japan, Südostasien, neue Wachstumsbranchen, Mikroelektronik, lauter solche Stichworte, aha. Weltweit bewegen sich unkontrolliert Dollarströme. Man muss sich vorstellen, man hat eben entweder einen Arbeitsplatz, dann kriegt man das Nötige dafür, dass man 40 bis 50 Stunden in die Fabrik marschiert, dann muss man sein Geld nachzählen und einteilen und jetzt geht man heim, jetzt denkt man, es wäre es rum, dann sagt dann die Gewerkschaft, unkontrollierte Dollarströme gibt es auch noch. Das sind Sorgen, die sich da im Namen der Vertretenen gemacht werden. Ich will damit darauf hinweisen, wenn es vom Arbeiterinteresse her irgendwie kommen sollte, ein Argument, dann kann es nie das werden. Denn das Aufpassen auf die Dollarströme, das ist nun wirklich die Sache von anderen Figuren in der Welt. Nicht so denn die Gewerkschaft. Sie sagt, sie hätte da genau etwas zu kontrollieren. Und die Höhen, mehrere hundert Milliarden Dollar. Da könnte man mal sagen, na Mensch, wenn so viel Geld unterwegs ist, wie wäre es doch mit einer kleinen Abzweigung in die Kassen der Lohnempfänger? Nichts darüber. Das ist das Anerkennen, auch der Trennung von dem ganzen Geldüberbau, von dem Spekulieren, von dem Geschäftsleben, das davon abhängt, von dem wirklichen Arbeitsleben. Diese Trennung akzeptiert ein Gewerkschafter von heute sowieso. Ist doch klar, dass das Geschäftsleben sicher gehen muss, stimmen muss und die Dollarmilliarden, die müssen ja irgendwie kontrolliert werden. Stabilität der nationalen Volkswirtschaft untergraben. Ja, hier merkt man was. Aha, daher kommt's. Das sind Leute, die sagen, ja klar, ich habe endlich begriffen, wie das System funktioniert. Und das sagen sie, weil sie sich danach richten wollen. Das geht nämlich so. In den Fabriken wird natürlich gearbeitet. Und um die Arbeitsplatz geht es natürlich denen, die sonst nichts zu wollen haben. Aber dass in den Fabriken gearbeitet wird, dass dort das bisschen, was ich überhaupt für einen Arbeiter vorgesehen habe, er soll überhaupt einen haben, dass das gelingt, das ist ja längst bei unserer Weltwirtschaft von ganz anderen Dingen abhängig. Das kann man ja nie durch gescheite Arbeit sichern, was ein Arbeiter hat. Das ist doch selbstverständlich, das hängt ja zum Beispiel von den stabilen Wechselkursen, Geldflüssen, Dollarmillionen und so weiter ab. Einverstanden damit? Ja, davon hängt es ab. Das ist interessant. Unten, nach D mache ich jetzt nicht, ich will bloß darauf hinweisen, wie die Gewerkschaft denkt und handelt. Darum geht es und es ist eine Einheit, das ist Kraft. Die Zusammenfassung von These 2 halt. Diese Entwicklungen sind kein Zufall, sondern Ausdruck des kapitalistischen Konkurrenzsystems. Im Rahmen dieses Systems ist die Einbeziehung des höchstmöglichen Profits und so weiter eine Existenzbedingung der Unternehmer. Leute, die es nicht mehr zustande bringen, bei den Arbeitslosen, die überall wachsen, bei uns, in der ganzen EG, bei den Amis sowieso, halt im ganzen Kapitalismus, die da nie mehr fertig bringen zu sagen, und diese Schweinerei, dass Leute außer Brot gesetzt werden, wenn sie sonst es verdienen und das Leben in dem System kein anständiger wahr ist. Leute, dass das immer passiert, das hängt vom System ab. Also müssen wir das System angreifen, es muss weg. Auf so einen Gedanken kommt der Gewerkschafter nicht. Kommt auf den Spruch mit, das hängt am System, ausgerechnet bei den Kapitalisten, Schaut mal hin, wie hier ein Kapitalist besprochen wird von einem Gewerkschafter. Also das sind die Leute, die sonst immer, wenn sie sich radikal geben wollen, wir sind gegen Unternehmerwillkür, wir sind gegen Unternehmerwillkür. Hier ist mal eine klare Sprache. Hier kommen die Betriebe, die Unternehmer, kommen hier als Opfer ihres eigenen Systems vor. Als Opfer dessen Systems, des Systems, in dem sie sich bewähren und in dem sie rumkonkurrieren. Schaut euch an, die Existenzbedingungen eines Unternehmers, ach Gott, mir kommen die Tränen. Der kann gar nicht anders als rumzuwüten in der Welt. Ein Gewerkschafter kommt nicht drauf, dass der arme Unternehmer dann Schluss macht und sagt, das mag ich nicht mehr machen. Nein, er sagt, da gilt es anzusetzen. Da gibt es einen Verdrängungswettbewerb, dessen Opfer, jetzt kommt er wieder zurück, weltweit die Arbeitnehmer zu werden drohen. Auch das ist interessant. Die Arbeitnehmer, das sind bloß die Opfer der Opfer des Systems. Das sind nicht die, die das Material für das Konkurrieren abgeben, sondern die sind quasi das Nebenprodukt einer unausweichlichen Sache in diesem System. Kein Zufall, heißt es für mich. Eine interessante Sicht der Dinge. Ein Gewerkschafter, man muss es endgültig vergessen, geht nicht davon aus, dass es Opfer des Kapitalismus gibt und das sind seine Mitglieder. Sondern er sagt davon, er ist Mitglied des kapitalistischen Regierens, Geschäftslebens als Gewerkschafter. Und in dem versucht er alles nach den Gesetzen dieses Geschäftslebens zu organisieren, mitzubestimmen, Gegenkonzepte mit Konzepte zu entwickeln. Damit dann vielleicht am Schluss bei den letzten Opfern der kapitalistischen Systemskala, der Betroffenheitsskala, bei den Arbeitnehmern nicht so viel anbrennt, wie es tut. Es sind die Reihenfolgen im Interesse endgültig vertauscht. Wie gesagt, Opfer, erfolgloser Opfer, sowas kann man für einen Arbeitnehmer durchgehen lassen. Sag's mal anders. Ein Gegensatz ist damit nicht ausgesprochen. Ein Gegensatz, wie man immer noch von früher im Ohr hat, Arbeit, Kapital. Ach, von wegen. Es ist nur eine Kette von zwingenden Notwendigkeiten, angesprochen, weil man sie für normal, für akzeptabel, für unausweichlich hält. Wir haben also vom Gewerkschafter erfahren, er will in den internationalen Konkurrenzkampf, der auch bei den Arbeitern dann am Schluss so Opfer schafft, in den will er vernünftig, regelnd, helfend, gegenvorschlagsmäßig eingreifen. Ein schöner Beruf. These 3. Diese Entwicklung spart Volkswagen nicht aus. Jetzt sind wir bei dem Betrieb, in dem der Betriebsrat dieses Papier verfasst hat. Von der Weltwirtschaft zu Volkswagen. Ihr könnt es euch angucken, ich kann auch noch was draus zitieren, wie die Logik dieses Papiers und bis zu den Maßnahmen geht. Es ist der Übergang zum sogenannten Argument Standort. Ja, was muss man denn da machen, wenn wir uns in Ansehung der Probleme und Gesetzmäßigkeiten des internationalen Konkurrenzkampfes für die VW-Arbeiter überhaupt bloß stark machen können? Ja, dann da müssen wir uns erst einmal für VW in der Konkurrenz stark machen. Wie macht man sich als Arbeitervertretung und vor allen Dingen als Belegschaft selber für VW und sein Durchsetzungsvermögen gegen die anderen Gangster stark? Wie tut man das? Indem man alles tut, was VW an Bedarf anmeldet für die nächste Zeit, für die Durchsetzung seines Konkurrenzinteresses gegen andere. Rechts auf der rechten Seite könnt ihr die Liste sehen, dass was da steht, Anhebung der VW-Standardleistung. Das heißt, da müssen die Leute mehr schaffen. Zweitens, Reduzieren von Taktausgleichszeiten. Das ist bei schlicht einer neuen Pausenregelung, dass die weniger zum Verschnaufen haben. Reduzierung der sachlichen Verteilzeit, dasselbe. Arbeiten bis zum Schichtende und Betriebsmitteldurchlauf bei Schichtübergabe, dasselbe. Ein einziger Geschichte, mehr Arbeitszeit soll rausspringen aus den VW-Arbeitern. Die Leistung soll steigen. Könnt ihr durchlesen, was da alles steht? Prüfarbeitsfolgen entfallen lassen oder in die Produktionsarbeit eingliedern. Da müssen schon wieder mehr machen als bisher. Reduzierung der Einrichteranteile. Wegfall von Vorgabezeitung. Optimierung der Arbeitszeit durch, neue Arbeitszeitmodelle. Da kommt natürlich irgendeine Umrüstungsfirma, die alles ein wenig durchrationalisiert auch noch, wenn ihr VW Hauseigenes erledigt. Dann kommt natürlich noch Reduzierung des Krankenstandes, ein ganz süßer Vorschlag. Betriebliche Untersuchungen im Angestellten- und Zeitlohnbereich, na klar. Was steht da eigentlich dort? Es gibt ein Mittel, durch das sich ein kapitalistischer Betrieb in der Konkurrenz bewährt und durchsetzt. Das Mittel heißt, es ist seine Belegschaft und näher ausgedrückt, es ist die Steigerung der Leistung, die Verminderung der Freizeit, die höhere Anspannung der Muskeln und Nerven, sodass sie ein wenig kaputter drüber gehen, die offizielle Regelung mit dem Kaputtsein, mit dem Krankmachen oder Kranksein, auch da soll ein bisschen hingelangt werden und so fort. Es ist eigentlich eine Liste von dem, was einmal Ausbeutung genannt wurde. Eine stärkere Inanspruchnahme des Menschen geltlich, leistungsmäßig, gesundheitsmäßig und alles. Und das genau, sagt die Gewerkschaft, der Katalog ist im Namen von VW und seines internationalen Erfolgs zu prüfen, weil wir können für Arbeiter sowieso nichts anderes tun, als sie so zurecht machen, dass VW gewinnt und dann sind wenigstens die Arbeiter, die noch drin sind bei VW, noch drin. Da ist einerseits dazu zu sagen, die wären ja auch sonst noch drin, ohne dass die Gewerkschaft fordern tät. Weil die VW braucht, behält sie ja auch. Aber unter 14, unter 12 Personalbedarfsplanung und unter 15 10% Personalabbau im Angestellten- und Zeitlohnbereich ist ja auch schon angesprochen, dass die Rettung der Arbeitsplätze wieder einmal durch Entlassungen erfolgt. Immer wieder die gleiche Logik. Aber bitte hier. Der ist nichts Verlogenes an dem Papier mehr. Es ist von vornherein die Übernahme des Geschäftsstandpunktes, weil sich diese Gewerkschaft keinen anderen Standpunkt mehr vorstellen kann, von dem aus sich für einen Arbeiter überhaupt etwas vertreten ließe. Deswegen komme ich zu einem vorläufigen Schluss. Ja, das ist eine Arbeitervertretung. Aber die Ausnutzung der Lohnabhängigkeit perfekt macht. Die den Dienst bedarfsgerecht fürs Kapital organisiert. Darin sieht diese Gewerkschaft ihre Mitbestimmungsaufgabe. Die Gewerkschaft bejammert sicher auch weiterhin jeden Schaden, der vom Staat und Kapital gegen einen Arbeiter durchgesetzt wird. Ja, das wird sie nie lassen, vor allen Dingen, weil der wird ja immer größer, bei dieser Politik schon gleich. Der Witz ist aber, dass hier die Gewerkschaft, wenn sie immer sagt, gemeinsam handeln, gemeinsam entscheiden, das Recht anmeldet, dass die Ausbeutung, dass der Staatsreichtum und dass die Durchsetzung Deutschlands nach außen tatsächlich immer sachgerechter erfolgt. Die organisiert tatsächlich den Einsatz der Lohnarbeit, den Dienst in der Fabrik und für den Staat. Die erfindet hier einen Übergang, der steht nicht mehr drin, der ist hier selbstverständlich. Der ist sowas ähnliches wie eine Enteignung, eine Übereignung, müsste man sagen, des Kapitals ohne Enteignung. Das Standardargument heißt ja hier bei diesem Papier und bei diesem Aktionsvorschlag so viel wie, wenn wir den Vorschlägen von VW entsprechend, vielleicht auch bloß 3/4 davon, da wird es sicher wieder Betriebsvereinbarungen und alles Mögliche geben. Wenn wir denen folgen, dann haben wir das Beste für die Belegschaft gemacht. Der geht dann zwar lohn- und leistungsmäßig schlechter, aber wir haben das Beste daraus gemacht. Es ist unser Standort dadurch geworden, VW setzt sich durch, alles glücklich. Wie macht man das? Dass man sich um deutsche Arbeitsplätze, also um die Arbeitsplätze der VW und so weiter, Arbeiter in Wolfsburg oder sonst wo kümmert. Wie macht man das? Indem man all das macht, was fürs Kapital rentabel ist. Es gibt keinen anderen Weg, sagt die Gewerkschaft jetzt schon nicht mehr. Sie sagt, das ist der Weg. Ich will mal zum Ausgangspunkt zurückkehren. Wegen der Einleitung, wie sehen Linke gern Gewerkschaften? Wie sehen Sie sie als, sie sind schon immerhin was, sie sind aber noch nichts Revolutionäres. Sie sind schon auf dem besten Weg, das Richtige zu tun, machen aber Fehler und manchmal sind Sie reaktionär, manchmal aber sind Sie unbrauchend, tun Sie es auch. Immer dieses Anerkennende und Kritische zugleich. Ich hoffe, es ist einigermaßen klar geworden, warum das unmöglich durchzuführen geht. Dieses Prüfungsverfahren an unserem DGB hier in Deutschland. Es mag ja sein, dass in grauer Vorzeit mal Gewerkschaften gegründet worden sind, um Rabatt zu schlagen oder wie der Marx sagt, um sich gegen die Übergriffe, die nicht mehr aushaltbaren oder die, die man nicht mehr aushalten will, der Unternehmerseite oder des Staats zur Wehr zu setzen. Mit Arbeitskampf, mit Streik, mit Demo, auch mal das Fenster reingeworfen und so weiter. Das mag sein, dass das der Grund für die Gründung von Gewerkschaften irgendwann irgendwo gewesen ist. Der Zweck, den sich diese Gewerkschaft hier in Deutschland gesetzt hat, der hat sich meilenweit von diesem Grund entfernt. Das ist eine Zwecksetzung. Die ist entgegengesetzt diesem allseits bekannten Grund, wozu brauchen Arbeiter Gewerkschaften. Insofern wäre es ein grober Fehler, die Gewerkschaft überhaupt noch an irgendeinem nützlichen, sinnvollen Akt zu messen. Sie sind reaktionär, organisieren die Arbeit nach dem Bedarf des Kapitals, jetzt sogar mit imperialistischen Argumenten, nämlich hier gegen die anderen, also wo der Arbeiter durch den Deutschen ersetzt wird, wo nicht mehr der Lohnabhängige in seiner sozialen Lage der Grund für die Aktion und für die Argumentation ist, sondern die Zugehörigkeit zur Nationalität, was ja immer mit dem Kriegsball winkt im Hintergrund. Weil sie solche Argumente durchgeschlagen haben, wäre es absurd, auch noch an irgendeiner Stelle, bloß weil sie ja wegen soziales Gejammer machen und sagen, die Frauen sind immer noch benachteiligt, weil sie ab und zu einen Arbeitsgerichtsprozess führen, dieser Gewerkschaft irgendeinen Fünfer Vorschuss zu geben, irgendwie wäre schon doch noch oder wo oder wie oder was an ihnen was dran, dass man Anerkennen hochhalten könnte. Für die Gewerkschaften gilt nur eins, weg damit. Wiederholen und will noch ein paar Überlegungen nachtragen, die nichts Neues in dem Sinn sind, aber an denen man entnehmen kann, ohne große Analyse und Argumentation, was mit diesen Gewerkschaften los ist. Ich habe während des Referats kurz erwähnt, dass der DGB im Moment auch Klage führt gegen eine Neufassung des Betriebsverfassungsgesetzes. In dieser Neufassung ist vorgesehen, dass bei diesen Betriebsratswahlen und bei diesen innerbetrieblichen Beratungs- und Einflusswesen jetzt auch einfach durch Verfahrensänderungen andere Gruppierungen als der DGB leichter mal sich wählen lassen können, zum Zug kommen. Dazu gibt es folgende drei Stellungnahmen, drei Typen von Stellungnahmen, eigentlich sind es bloß zwei, von DGBlern. Wie die argumentieren. Also, der Tenor ist, wir sind gegen diese Neufassung des Betriebsverfassungsgesetzes. Was übrigens im letzten Punkt bei VW, was Gewerkschafter im Betrieb tun, war schon Thema. Ich meine nur jetzt einen Nachtrag zum Streit. Gefördert werden, sagt ein Gewerkschafter, sollen Richtungs- und Pseudogewerkschaften, Gruppierungen, die als Spaltpilz wirken und letztlich das Geschäft des Arbeitgebers betreiben. Daraus entnehme ich nur, der DGB mag sich nicht mit den anderen streiten müssen. Schon gar nicht um die Wahlstimmen im Betrieb. Wenn er in Betrieben die Arbeitersache vertritt, so tut er hier nämlich, die anderen machen das Geschäft der Arbeitgeber, dann hat er ja die gar nicht zu fürchten. Dann kann er ja die ja leicht ausboten und denunzieren. Nein, dieser DGB sagt nicht, die soll mal antreten. Die blamieren wir, locker. Nein, er sagt, das soll die Staatsgewalt, der Gesetzgeber, soll gar nicht erst ein Verfahren zur Verfügung stellen, dass die Burschen aufkommen. Das erinnert schon wieder sehr an Rübezahl. Immer der Staat soll regeln, dass der DGB nicht zu kurz kommt. Eine Einheitsgewerkschaft haben wir doch, sind wir schon doch, sagt der Mann. Und wir stellen doch fest, was Arbeiter brauchen. Oder? Andere Vorstellungen sind doch bloß störend. Es ist wie, wenn der DGB meint, die bloße Zulassung von anderen Äußerungen, von anderer Art im Betrieb, so Politik zu machen, anderer Art, wie die vorhin bei VW zum Beispiel besichtigte oder die bei BMW seit 30 Jahren übliche hier in München. Eine andere Art, wenn sie bloß zugelassen wäre, wäre schon furchtbar wunderbar. Das ist schlicht und einfach der Anspruch aufs Vertretungsmonopol ohne genaue Angabe des Grundes, warum das Durchbrechen des Monopols kaputt wird. Naja, eine Angabe haben wir. Letztlich das Geschäft des Arbeitgebers. Deswegen nochmal der Hinweis, ja, wenn es das wäre, so ein Grüppchen oder Splittergruppen oder wie es heißt, Pseudogewerkschaft, die wäre doch locker zu blamieren. Es drängt sich ja der Verdacht auf, dass der DGB zu leicht sich verwechselbar vorkommt mit solchen Alternativen im Betrieb. Es bleibt halt nicht bloß bei dem Verdacht. Das zweite Zitat. Es ist nicht so, dass höchstens ich in meiner Tour aus dem ersten, die als Spaltbild wirken, so ein bisschen raushöre, die fürchten eine Konkurrenz derselben Machart. Sie sagen es auch. Selbst die Arbeitgeber, alles Gewerkschaftsfunktionärsblätter, die ich da zitiere, die nach dem Prinzip teile und herrsche, Vorteile aus einer Zersplitterung der Betriebsvertretung ziehen könnten. Das ist so die Vorstellung, wir sind so mächtig, dann sind wir auch gespalten und streiten uns und der lacht sich ins Täuschen. Also der DGB kann sich nicht vorstellen, dass er Streit ums bessere Arbeiterpolitik im Betrieb macht, dass der manchmal auch ein Nutzen sein könnte. Nein, selbst Arbeitgeber, die nach dem Prinzip Teile und Herrsche vorgehen, die da aus der Zersplitterung einen Vorteil ziehen könnten, fühlen sich nicht recht beglückt. Viele fürchten eine Radikalisierung und Politisierung der Betriebe. Aha, sagt der Mensch. Da wird sich eine Konkurrenz vorgestellt, die tatsächlich vielleicht mal was anderes will wie der DGB. Und schon ist Gemeinsamkeit pur, und zwar mit den Geschäftsleuten angesagt. Ein Betriebsrat von BMW sagt glatt, über Jahrzehnte konnten wir im Betrieb den sozialen Konsens erhalten. Jetzt sollen alle möglichen Splittergruppen die Möglichkeit bekommen, in die Belegschaftsvertretung einzuziehen. Dadurch wird der Konsens gefährdet. Ich denke, die Arbeitgeber unterschätzen die Gefahren und Probleme, die sich daraus ergeben. Sie müssten endlich einmal auch gegenüber der Regierung eindeutig Farbe bekennen, denn sie tragen Mitverantwortung. Jetzt sollen sich die Arbeitgeber in Anerkennung der Leistung dieses Betriebsrats und anderer, der Leistung, die diese Betriebsräte für den sozialen Frieden im Betrieb erbracht haben, das sagt er als Argument. Wir haben doch nie stunk gemacht, wir haben doch immer fein zusammengearbeitet, Gemeinsamkeit, gemeinsam handeln. In Anerkennung dieser Leistung sollen sich die Arbeitgeber, also das sind die Kapitalisten, noch bei der Regierung stark machen dafür, dass die Regierung das Gesetz so macht, dass wirklich außer den Blitzen vom DGB im Betrieb wirklich keiner auf die Betriebsratsposten kommt. Auf sowas muss man ja erstmal verfallen. Da kann man sich einfach nur bei solchen Äußerungen die Frage stellen, für wen und wofür wird da argumentiert und gestritten? Die andere Seite derselben Sache. Jedes Jahr, wenn die Herbstaktion ist, entdeckt dieser DGB in Form seiner offiziellen Sprecher und das Publikum, das manchmal bei den trostlosen Scharen auf den Plätzen und Straßen vorbeihuscht, eigentlich kaum etwas von Begeisterung in der gewerkschaftlichen Aktion. Die stehen alle dort, wie bestellt und nicht abgeholt. Der DGB bekommt also mitten in der Aktionswoche, davor und danach sowieso, immer das Problem der Mitgliederwerbung, des Mitgliederschwundes. Und in der Aktionswoche so sieht die Sache selber sieht die Sache so aus, dass die Leute vollkommen ungläubig gegenüber dem, was sie gerade tun, also ein Sandwich rumtragen, wo immer drauf steht, gemeinsam handeln hier rundherum, ja, gemeinsam handeln, gemeinsam leben, gemeinsam entscheiden. Vollkommen ungläubig gegenüber dem, was sie gerade rumschleppen, stehen sie halt im Weg. Es ist kein Wunder, dass das was passiert. Man braucht noch nicht einmal Psychologie dazu. Man braucht bloß sich zu überlegen, wo soll denn auch die Überzeugungskraft über ein Ziel, die Überzeugung, das richtige Mittel gewählt zu haben, bei der Durchsetzung irgendeines eigenen Interesses herkommen, bei solchen Aktionswochen, bei solchen Theater. Das ganze Ziel lässt sich zusammenfassen darin, für die Gewerkschaftsvorstände und so weiter, dass die Aktionswoche überhaupt stattfindet, dass in der Zeitung und im Fernsehen über die Forderungen berichtet wird. Dass auch einmal ein Politiker sagt, wie neulich der Kohl, das wäre wohl nichts und die sollten sich ein wenig anders geben. Aus dem ganzen öffentlichen Theater, dass halt ein paar Zeitungsartikel und Fernsehmeldungen und Zitate daraus verfertigt waren, aus dieser öffentlichen Wirkung speist sich die ganze Angelegenheit. Und diese öffentliche Wirkung, die ist natürlich für den Akteur vor Ort überhaupt nicht als irgendwie Erfolgserlebnis oder auch als mindestens korrekter Einsatz wiedererkennbar. Er steht dort und wen trifft er? Na halt die Frauen, die einkaufen gehen und die Kinder vielleicht noch, weil es die Frauen von seinen Kollegen sind, die am anderen Eck vom Platz mit ihren Sandwiches rumtörnen. Es ist eine Öffentlichkeitsarbeit im absurdesten Sinn des Wortes. Eine Gewerkschaft, zu der quasi das halbe Volk gehört, wendet sich an die Öffentlichkeit. Ja, wer sollen die anderen noch sein? Wenn man zu jedem Gewerkschafter Frauen, zwei Kinder und eine Oma dazu rechnet, da ist ja schon das ganze deutsche Volk fast voll, wenn man ein paar die Mittelständler und uns Idioten auch abzieht. Jetzt machen sie aber genau diese Aktion und der Gewerkschaftsvorstand und auf Seminaren, dann diskutieren sie hinterher, haben wir sie denn richtig motiviert, können sie denn noch motiviert werden, sind solche Aktionen eigentlich was, wo wieder ein wenig Begeisterung mit der Gewerkschaftsarbeit aufkommt. Ja, wenn die Gewerkschaftsarbeit so beschaffen ist, bleibt natürlich die Begeisterung auf der Strecke. Dann kommen wieder die Werbewochen, wo der DGB erzählt, dass ungefähr 1907 oder 1888 gegen Bismarck, Hitler und andere Goebbels und so weiter, die Gewerkschaft Wunder was gewesen wäre. Jetzt kennen doch die Bummen heute gar nicht mehr den Bismarck und den Goebbels. Die hätten ja vielleicht Probleme mit denen, was ihnen jetzt die Demokratie und das Kapital antun. Die Gewerkschaft weiß sich aber nicht mehr anderes zu helfen, als mit einer Tradition aufzumarschieren, die ihr scheißegal ist. An der Tradition könnten sie ja die guten und die schlechten Seiten endlich einmal unterscheiden. Nein, sie haben nur noch eins, die Leute mit Moral des gewerkschaftlichen Bewusstseins, mit hier diesem letzten Spruch, mit was für das gewerkschaftliche Gemüt. Unrecht ist das, was immer über die Arbeiterleute kommt, die Armen werden immer benachteiligt, die Reichen haben immer den Vorteil. Ja, wie denn? Könnte es denn auch anders sein? Da bräuchten ja die Reichen, ihnen reich zu sein, wenn sie den Nachteil davon hätten. Das merkt die Gewerkschaft nicht und will es nicht merken. Sie hat ja einen ganz anderen Daseinszweck heutzutage. Ihre Einmischung, ihre Mitwirkung bei der Gestaltung des Kapitalismus ist halt auch nichts, was sich nach unten als irgendwie Action, jetzt weiß ich wofür, jetzt probiere ich das aus, jetzt gewinnen wir oder verlieren wir was, jetzt wählen wir das passende Mittel, Kampf zum Beispiel im Betrieb dieser oder jener. All das kann überhaupt nicht mehr aufkommen. Es ist halt, die Leute werden bestellt, die so ein restliches Gewerkschaftsethos haben, stellen sich mit ihrer Schilder auf und dann gehen sie wieder heim und die Aktionswochen war gelaufen. Auf geht's im nächsten Frühjahr, wir müssen die Herbstaktionswoche vorbereiten. Das ist dann die Gewerkschaftsaktivität. Die andere Seite davon, das hat noch eine. Eine Gewerkschaft, die dieses heute Abend skizzierte Programm verfolgt, die konkurriert, natürlich weniger mit so ein paar Splittergruppen oder sowas im Betrieb, als genau genommen mit der großen Politik. Was sie anbietet an Generalregelungen, Deutschland vor, noch ein VW, unser Standort, Unser Betrieb hier in Bayern und nicht die Nordlichter, obwohl das Arbeitslosengefälle in Bayern weniger darum solche Probleme. Eine Gewerkschaft, die mit dem Zeug hausieren geht, die da auch ihre Werbemittel draus macht. Also die sagt, wir sind eine Mitwirkungspartei der Nation und ihres Geschäftserfolgs. Die hat halt kein gegensätzliches und kein konkurrierendes Interesse zu den großen schon vorhandenen Instanzen, als das sind Kapital und Staat. Deswegen gehen auch manche Gewerkschaftler gern lieber mal zum Strauß, also zu Lebzeiten meine ich, dann aber auch noch zum Abschluss, wie er tot ist, und schaut sich den politischen Führer an, der sagt, wir brauchen in Bayern eine moderne Industrie, den Airbus, und wir schaffen in Bayern und wir in Deutschland, wir machen Europa. Dasselbe Zeug ist ja schon in offizieller Hand, nämlich bei den Politikern. Da werden ja diese großartigen Alternativen, die es gibt, bei denen die Klangleute sowieso bloß zu nicken oder zu bezweifeln haben, aber nie wirklich was auszurichten, sich was einzumischen haben, da werden ja die schon längst betreut, diese großartigen nationalen Alternativen. Und wo entstehen große Fabriken, wo bleiben sie kleine, wo wird erwiesen zu einem Unternehmen und wo bleibt es erwiesen. Bei diesen Sachen, die sind alle schon aufgehoben. Deswegen rennen Leute, die noch in der Gewerkschaft sind, die aber halt Karteileichen dort bilden. Wie aktive Gewerkschafter natürlich immer gern zu den Politikern, wo sie es aus dem Mund derer, die wirklich entscheiden, die großen Fragen der Nation. Da hören sie es dort an, was sie als Deutsche denken sollen und was sie dafür an Opfern bringen sollen. Da haben sie es als erster Hand, da haben sie auch die Urheber ihrer Opfer vor sich und da können sie sagen, jawohl, der Mann hat recht, packen wir es an, steigern wir das Sozialprodukt. Da wissen sie, wo sie hinkören. Bei der Gewerkschaft mit dem immer noch verfolgten Schein, es ist sowas wie das Trösterchen auf das, was der Kapitalismus den armen Lohnabhängigen antut. Diesen Schein und gleichzeitig der großkotzigen Tour, immer bloß das Kapital erfolgreich und die Nation erfolgreich mitzubestimmen und mitzuorganisieren. Da weiß ja kein Mensch mehr, was er davon halten soll, da wird er schizophren. Und so wie Schizophrene laufen die Gewerkschaftsmitglieder mit ihren Schildern auf den Plätzen rum. Wirklich nochmal die Aufforderung, wenn Gewerkschafter oder Zweifler an der Sache, wenn es zu radikal ist, hier sind, bitte schön, meldet euch zu Wort. Sagt, wenn Fehler passiert sein sollten, Fehlurteile vorgekommen sein sollten, sagt's. Sagt da, wenn der meint, wir wären böse, müsst ihr sagen. Jetzt haben wir erst mal gesagt, dass der Gewerkschaftsbund böse ist.